befreie deinen Geist von verlogenen Zwängen, vom Irrsinn dieser Zeit. Vertrau den alten Werten, sie geben Kraft und Mut. Sie sind das Licht im Dunkeln, entfachen deine Wut. Entschlossen der Freiheit.